Missverständnisse vermeiden. A9a. Hören Sie. Was bestellt der Gast? Notieren Sie auch die Reihenfolge. Ich nehme doch lieber den Schwertfisch, nicht den Tintenfisch. Kartoffeln dazu und vorher einen kleinen grünen Salat. Dann bekomme ich ein Mineralwasser mit Kohlensäure und einen trockenen Weißwein, den Chablis. Keinen Nachtisch, nur einen Kaffee. Entschuldigen Sie, ich verstehe Sie nicht sehr gut. Könnten Sie etwas langsamer sprechen? Sie nehmen jetzt doch den Schwertfisch? Ja, bitte, mit Kartoffeln und Salat, ein Mineralwasser. Entschuldigung, würden Sie das bitte wiederholen? Einen kleinen Salat? Genau. Nehmen Sie den Salat als Vorspeise oder möchten Sie ihn mit dem Essen? Bitte vorher. Welches Mineralwasser soll es sein? Das Mineralwasser mit wenig Kohlensäure. Würden Sie mir das bitte auf der Karte zeigen? Ich meine das Mineralwasser da und den Chablis hier. Einen halben Liter bitte. Habe ich Sie richtig verstanden? Erst einen kleinen Salat, dann den Schwertfisch mit Kartoffeln. Ein Mineralwasser mit wenig Kohlensäure, einen halben Liter Chablis, einen Nachtisch? Nein, keinen Nachtisch, sondern gleich Kaffee. Gut. Möchten Sie Kaffee oder Espresso? Einen Kaffee. Gern.